schön, dass ich hier sein kann. Vielen lieben Dank. Genau, ich bin noch Deutschlands jüngster Hochschulkanzler. Ich bin letzte Woche 33 geworden. Ich frage mich immer, wann, also wenn irgendwer mal mitbekommt, dass da jemand Jüngeres ist, weil das wird ja jedes Jahr schwieriger, dann sagt Bescheid. Aber müsste noch stimmen. Es gibt einen, der wurde mit 33 gekreuzigt. Oh, okay. Ein Kanzler? So ähnlich, so ähnlich. Ja, 8 Unternehmen gegründet, das ist ja eine ganze Menge und nicht dabei verrückt geworden. Da sind wir beim Thema Delegieren und Komponenten. Wie macht man das? 8 Unternehmen und davon eine Universität. Also. Ja, bei mir tatsächlich, ich bin gar nicht so gut im Delegieren. Ich glaube, ich bin einfach sehr leidenschaftlich und habe natürlich auch jung angefangen, mit viel Energie. Habe immer noch relativ viel davon, aber glaube, das hat mich immer dadurch getragen und ich habe wirklich immer Projekte verfolgt, die mir wirklich Spaß gemacht haben und habe mich auch immer versucht, davon leiten zu lassen, was ich damit wirklich erreichen möchte und welchen Impact ich damit habe auf das Leben anderer, aber auch auf mein eigenes Leben. Soll heißen, ich war nie der Gründer, der gesagt hat, ich möchte jetzt irgendwie in erster Linie viel Geld verdienen. Das ist oft ein Zeichen von Erfolg. Das würde ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Es war aber wirklich nie mein primärer Motivator. Also im Gegensatz zu vielleicht auch einigen Gründern, die wir in der Internetlandschaft in Deutschland haben, die so sehr strukturiert vorgehen und sagen, ich gucke mir jetzt an, was sind die erfolgreichsten Geschäftsmodelle in den USA und mache dann eine Auswahl, was kann man nach Deutschland bringen und so weiter. Was auch ein sehr, also auch ein durchaus sinnvolles Vorgehen sein kann, war ich nie der Typ, der das so gemacht hätte, sondern ich hatte irgendwie immer eine Idee im Hinterkopf und da folgte immer die nächste drauf, die ich wirklich Realität werden lassen wollte. Aber trotzdem, das Thema Delegation ist ja wichtig, ob man will oder nicht, sonst muss man selber machen. Ich glaube, also absolut ist Delegation wichtig, natürlich, also sonst würde das auch nicht funktionieren, sonst könnte ich jetzt nicht hier stehen, sondern müsste gerade selber noch mich um diverse Themen oben bei uns kümmern. Das machen gerade zum Glück Leute aus dem Team. Ich glaube, das fing bei mir immer damit an, dass ich, hoffe ich zumindest, eine Stärke daran habe, auch andere Leute von diesen Visionen und diesen Ideen zu überzeugen und sie dafür zu begeistern. Du kennst ja auch meinen ehemaligen Mitgründer Ibo, mit dem ich in sehr jungen Jahren, damals als ich 19 war, mein erstes Startup gegründet habe. Und der ist auch genau so ein Typ, der einfach, ich sag mal, der hat so ein Reality-Distortion-Field. Ja, so sagt man das ja immer. Ich glaube, für Steve Jobs wurde dieses Wort mal erfunden. Und das habe ich sehr früh in sehr jungen Jahren bei ihm gesehen, wie wichtig das halt auch ist, nicht nur eben wirklich praktisch gut zu arbeiten, sondern auch eben die Leute abzuholen und mitzunehmen. Und ich glaube, das steht immer ganz am Anfang bei mir. Und das kann ich natürlich auch besonders gut, wenn ich Projekte verfolge, die ich aus Leidenschaft mache. Also dann muss ich nicht lügen, sondern kann ich die Leute wirklich überzeugen davon, dass das halt gerade echt eine gute und wichtige Sache ist. Und das soll heißen, dass, glaube ich, meine Mitarbeiter immer sehr proaktiv auch waren, sehr unternehmerisch vielleicht auch selber waren, sehr viel Freiheit von mir bekommen haben und damit aber trotzdem ganz gut umgehen können. Also das meine ich so ein bisschen, wenn ich sage, ich glaube, ich bin eben nicht der Manager, ich bin gar nicht so gut, um zu sagen, so, das delegiere ich jetzt, das machst du und hier und natürlich habe ich da eine Grundkompetenz, aber eben keine besonders hohe. Im Gegenteil, bin ich immer eher der kreative Chaot und brauche dann so ein Team um mich herum, was dann sozusagen die Strukturen im Unternehmen mehr aufbaut. Das waren oft auch Mitgründer, sind auch diesmal wieder Mitgründer. Ich gründe sehr gerne im Team. Aber es sind halt eben auch die Mitarbeiter selber, die, glaube ich, diese Freiheit dann auch positiv nutzen. Das ist eine interessante Management-Theorie. Also es gibt ja viele, die beste ist das Management bei Champignon, die Mitarbeiter im Dunkeln halten und wenn ein Kopf hervorscheint, abschneiden. Sie haben eine andere... Sie haben eine andere Technik, die heißt Motivate People and Go Away. Ja. Also irgendeiner hat mal gesagt, ich ins kalte Wasser schmeißen vielleicht sowas, ja, und dann abhauen. So. Also die besten Leute finden und ihnen aus dem Weg gehen. Also sie machen lassen heißt das. Es ist ist nicht dumm. Begeistern. Begeistern und sie machen lassen, eher aus dem Weg gehen und wenn die begeistert sind, machen sie auch das Richtige und oft besser als man selber. Ich habe ja zu Sevenload ein eigenes Verhältnis, wenn ich das mal sagen darf. Der Ibu kannte das. irgendjemand kam und sagt, jetzt gibt es jemanden, der macht in Deutschland sowas wie YouTube. Und da muss man sagen, YouTube war noch völlig unbekannt und ein paar wenige kannten das. Aber es sah so aus, als würde das YouTube was werden. Und da gäbe es also jemanden, Seven Load würden die sich nennen. Und ich glaube, das war der Ibu damals. Oder ich, genau, wir ja, beide. Ja. Ich war halt 19 und, ja. Und ich musste halt die ganze Zeit vor dem Computer sitzen und das Ding programmieren. Und er ist schon gesagt, also jedenfalls hieß es, also 1,5 Millionen, damit könnte man sich beteiligen. Und ich fand, naja, aber YouTube, ja. Also mir hat eingeleuchtet, das ist so im Kommen. Also habe ich in meinen Laptop geguckt und geguckt, was da so auf dem Programm ist. Und da waren so ganz wenige Dinger. Und eines war, dass so ein Hund mit dem, auf einem Skateboard stand und mit dem Hinterbein so ein bisschen das Skateboard abgestoßen hat. Und dann machte das so einen Halbkreis. Das war das beste Video. Und du warst das scheinbar wirklich sehr früh. Ich war früh dabei. Und ich habe da so überlegt, ich bin ein sparsamer Mensch. Und du hast unterschätzt. Also ich glaube, diesen Hund, der hat wahrscheinlich echt Millionen von Views. Also mir hat dieser Hund, ich fand das zwar spaßig, aber jetzt für 1,5 Millionen da zu investieren, fand ich irgendwie nicht angebracht. Aber die Geschichte geht weiter. Ein paar Wochen später, also 3-4 Wochen später, kam der Holger Jons und sagt, du hast einen Fehler gemacht. Jetzt steigt, ich weiß nicht mehr, Bertelsmann oder jemand war das, Boda. Die stiegen für 5 Millionen oder 8 Millionen oder was ein. Siehst du, jetzt mit einem 1,5 Millionen, da hättest du schon. Und so ging das weiter, cut a long story short, irgendwann waren sie bei 150 Millionen und ich mit meinen 1,5 Millionen lag völlig daneben. Und noch was Zweites habe ich gerade in der Pause erfahren. Ich habe ja einen Haufen Leute fragen mich, wollen sie nicht investieren oder so. Und ich lehne in den meisten Fällen ab. Und jetzt habe ich gerade in der Pause erfahren, er muss mich mal angesprochen haben, ich kann mich nicht erinnern. Nicht als Investor, glaube ich, sondern eher sozusagen in deiner Rolle als Ratgeber, ja. Akademische Koryphäe. Und ich habe ihm abgeraten. Er sagte, ich hätte ihm abgeraten. Sehen Sie, also verlassen Sie sich nicht auf mich und meine Einschätzung. Und dann denken Sie selber. Und man muss, ist völlig richtig, man selber kann natürlich besser beurteilen. Und nur weil jemand anderer, der das gar nicht einschätzen kann, sagt, ja. Oh, das kommt mir aber sehr problematisch vor. Also ich finde heute noch eine Universität zu gründen, ich war ja nur 30 oder 40 Jahre in so einem Ding, das ist ja Wahnsinn. Und also ich würde mir das nie zutrauen. Das ist doch also großartig. Das hat natürlich gesessen damals, aber noch schlimmer war ja noch schlimmer war Andi Bechtolzheim, vielleicht ist ja einigen ein Begriff, Andreas von Bechtolzheim ist einer der Sun-Mitgründer und der erste Investor von Google und so weiter, ein Deutscher, der schon seit ewigen Zeiten im Valley lebt. Auch ein wirklich ganz toller und auch sehr, ja doch, wenn man einmal seine Aufmerksamkeit kriegt, ein sehr guter Gesprächspartner. Und dem habe ich auch schon vor Jahren davon erzählt. Und ich dachte mir so, ne, Andi Bechtolzheim, Milliardär, alles, der muss ja Think Big, Amerika und so. Und ich meinte so, ja, ich will irgendwie eine Tech-Uni bauen. Er hat immer gesagt so, ah, no, don't do it, education is too hard. Und ich dachte mir so, too hard? So, okay, ja, das war's, ne? Thema vorbei. Ja, also bin ich nicht der Einzige, der daneben gelegen hat, das tröstet mich. Wie baut man sowas auf? Ich kann es mir kaum vorstellen. Also ich denke, da gibt es ja tausende von Regularien und so eine Oberbehörde, die dann bestimmt darüber, ob man sich Universitäten nennen darf oder nicht. Und dann muss man eine bestimmte Anzahl von Professoren einstellen und so weiter. Also es ist ja doch eine Riesenanforderung. Wie hast du das gepackt? Also es ist im Vergleich eben zu vielen Modellen, die wir gerade im Internet so sehen und die ja sich bewährt haben, ist es eben nicht so gut möglich, sowas, ich sag mal, so Schritt für Schritt zu bootstrappen. Sondern du hast halt in der Tat eine sehr lange Vorbereitungsphase und dann müssen ganz viele Dinge auf einen Schlag funktionieren. Ne? Und das hat das natürlich etwas schwieriger gemacht. Ich glaube, was wirklich die wichtigste Grundlage dafür war, ist letztendlich mein Netzwerk, das, was ich bis dahin schon etabliert hatte und das, was ich dann etabliert habe. Denn in allererster Linie besteht eine Hochschule aus Menschen und all diese Entscheidungen auch in den Behörden treffen auch Menschen. Und da gibt es natürlich ganz viele Verbindungen. Und auch das habe ich im Übrigen damals von meinem ersten Mitgründer gelernt, der, wie gesagt, sehr gut mit Menschen konnte. Und ich habe einfach schon, weil ich diese Idee schon sehr, sehr früh hatte, also man muss dazu wissen, ich bin seit meinem 12. Lebensjahr Programmierer, also habe sehr früh angefangen, mich selber da reinzufuchsen und habe dann schon während meines eigenen Studiums, was nicht Informatik war, sondern eben an der Business School war, weil ich gedacht habe, Informatik ist eben zu theorielastig. Business School war auch theorielastig. Aber dort habe ich mich also schon vor heute über 13 Jahren das erste Mal gefragt, warum gibt es eigentlich keine so Tech-Schools, so private, praxisnahe Hochschulen im Bereich Technologie, und will das schon sehr lange eigentlich. Seitdem hatte ich immer diese Idee, das gründen zu wollen. Was ich gemacht habe, ist, bin immer sehr offen mit dieser Idee umgegangen. Also ich habe immer überall eigentlich auch davon erzählt. Ich war viel auf Konferenzen, Events wie solchen jetzt hier. Habe ich auch alles natürlich viel gemacht. Habe Leuten immer erzählt, irgendwann will ich mal eine Tech-Uni gründen, die es richtig macht und so. Und das war eigentlich sehr, sehr gut, weil dadurch haben halt viele Leute auch wirklich mitgedacht, haben mir immer wieder auch Impulse gegeben über die Jahre, haben mir auch immer wieder Leute vorgestellt, wo sie sagten, Tom, du willst doch diese Tech-Uni irgendwann mal gründen, hier, ist das nicht interessant und so. Und das hat natürlich dann trotzdem sehr lange gedauert, weil ich aber auch dann sehr beschäftigt war. Aber es führte einerseits dazu, dass ich meine beiden Mitgründer kennengelernt habe über dieses Netzwerk letztendlich, die beide eben Erfahrung hatten im akademischen Bereich und Erfahrung daran hatten, wie man so eine Hochschule neu staatlich anerkennt und akkreditiert. Die haben das also in ihrer Rolle als Mitarbeiter damals gemacht und jetzt mit mir eben auch als Gründer. Aber die konnte ich nur so kennenlernen und die sind natürlich ganz essentiell für das ganze Projekt gewesen. Und das andere war, dass als das dann konkreter wurde, als ich meine Mitgründer kennengelernt habe und wir gesagt haben, wir machen das jetzt, dann habe ich Leute gesucht, die uns Geld geben. Und dann haben ganz viele gesagt, wow, du hast mir schon vor 10 Jahren erzählt, du willst das machen, jetzt machst du es wirklich, das finde ich irgendwie geil, was willst du haben? So, also mal vereinfacht gesagt, ja, wirklich teilweise so. Und natürlich auch dadurch, dass ich viele Leute schon sehr, sehr lange kannte, manchmal bevor sie richtig erfolgreich waren, das ist natürlich auch immer hilfreich fürs Netzwerk, wenn man sich nicht erst an die Leute rantraut, wenn sie sozusagen schon einen ganz dicken Exit hingelegt haben. Das heißt, immer wieder Netzwerk. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter zum Thema staatliche Anerkennung und Akkreditierung und all das. Natürlich sind das standardisierte Prozesse, sind das unabhängige Gremien, zum Beispiel der Wissenschaftsrat oder eben auch das Land Berlin jetzt in dem Fall, ist ja Ländersache, oder eine Akkreditierungsagentur, die da alle eine Rolle spielen. Aber am Schluss sitzen halt auch dort Menschen, häufig im Übrigen Professoren anderer Hochschulen, die dann so Gremien bilden, die darüber entscheiden. Und ich meine, auch die können sich erstens nicht dem verschließen, dass sich die Bildungslandschaft, ja, dass sich die eigentlich irgendwie ändern muss und teilweise schon ändert, aber auch, dass da viel Druck auch von außen da ist, glaube ich, auch seitens der Gesellschaft, der Politik, so nach dem Motto Bildung, da müssen wir mal irgendwie was Neues ausprobieren, und wir hatten ein neues Konzept und ich glaube, dem konnten und wollten sie sich auch nicht ganz verschließen. Und auch Politiker, ich habe auch viel politisch genetzwerkt, ich habe 2012 den Bundesverband Deutsche Startups mit ins Leben gerufen. Klingt erstmal wahnsinnig uncool, weil Startups und Verband, und damals klang das, also heute vielleicht gar nicht mehr so abwegig, aber damals war es wirklich abwegig, aber hat sehr viel geholfen, wir haben wirklich auch viel erreicht, längst nicht genug, ist halt immer schwierig mit der Politik, aber viel erreicht für Startups und habe auch dann darüber mir natürlich ein politisches Netzwerk aufgebaut. Und ich wusste ja auch da schon immer, wahrscheinlich gründest du irgendwann mal eine Hochschule. Vielleicht ist das ganz gut, wenn man viele Politiker kennt. Also ich höre jetzt mal auf zu reden, hier so einen langen Monolog zu machen, aber es alles am Schluss ist das Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk, die Leute zusammenzuholen. Manchmal natürlich auch so, also man muss sich dann so Schritt für Schritt vorarbeiten. Ne? Gerade wenn man zum Beispiel Investoren sucht, dann sagt man halt, ja, hier der Trivago-Gründer, der ist schon dabei, bist du auch dabei. Und dann ist vielleicht der Nächste dabei. Und dann weißt du, musst du auch manchmal so ein bisschen gucken, wenn ich die drei habe, dann kann ich zu der gehen oder so. Und also ich glaube, ich habe da ein sehr gutes Gefühl einfach irgendwann für entwickelt, wie man wann welche Leute anspricht und zusammenbringt. Und das war die entscheidendste Grundlage für so ein Projekt. Also was ich daraus lerne, ist, dass es eben manchmal lange dauert, so ungefähr 10 Jahre oder so, ne? Ja, Overnight Success gibt es nicht, genau. Von der ersten Einfall... Und ein mutiger Einfall, eine Universität zu gründen. Es ist eine Fachhochschule, University of Applied Sciences. Ja. Bis dann tatsächlich zu dem Schritt. Und vieles vorangedacht, aber auch things fall in place. Also manches kommt einem dann auch entgegen. Gibt es da auch Beispiele für? Ja, und auch wie gesagt, meine Mitgründer hatten ja auch diese unglaubliche Erfahrungen, wie man sowas akkreditiert. Also mich fragen ja immer wieder Leute, wow, wie habt ihr das in anderthalb, weil wir haben quasi anderthalb Jahre gebraucht von der von wir sitzen bei mir am Wohnzimmertisch und sagen, komm, wir machen das jetzt mal, bis wir sind eine staatlich anerkannte Hochschule und dann 2 Monate später hatten wir die ersten 88 Studierende. Deswegen geht auch immer noch ziemlich viel drunter und drüber bei uns, weil es halt wirklich eine kurze Vorbereitungsphase war. Aber ich sage, das geht halt nur, weil eigentlich haben wir viel länger als 1,5 Jahre gebraucht. Ne? Aber die haben wir uns halt alle vorbereitet, bewusst oder unbewusst, sozusagen mit unseren Lebensmitteln. Und dann kam der Startschuss. Aber eigentlich ist die Idee lange gereift, kann man sagen. Genau. Ja. Ja. Ich kann mir das finanziell gar nicht vorstellen. Was kostet das, eine Universität zu gründen? Oder wie fängt man das an? Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich auch ganz lange gestellt habe. Und das ist nicht so leicht, weil wir kennen halt, also wenn wir an Unis und Hochschulen denken, dann denken wir natürlich erstmal immer an diese riesen Institutionen. Sei das einerseits die staatlichen, die ja auch immer in unglaublich prächtigen Gebäuden sitzen und so weiter. Und es ist ja auch eine tolle Sache, aber da kann man sich erstmal gar nichts drunter vorstellen. Millionen, hunderte Millionen, Milliarden, was weiß ich. Und selbst wenn wir uns die Privaten angucken, sagen wir mal irgendwie die großen privaten Business Schools, ja, WHU, Jacobs University, Universität Witten-Herdecke, EBS und so weiter, das sind ja auch alles sehr große Institutionen, die auch meistens so ein Stiftungsvermögen von 100 Millionen plus haben. So, und da denken die meisten Leute erstmal dran. Das schüchtert natürlich extrem ein. So. Das kommt uns jetzt zugute, weil immer alle denken, wir hätten 100 Millionen plus und das wäre so fett. Haben wir aber zum Glück nicht gebraucht. Das Plus, aber nicht die 100 Millionen. Genau. Nee, sondern wenn man dann noch mal ein bisschen tiefer schaut, dann sieht man, es gibt eben auch viele kleinere Hochschulen, die sich eben sehr spezialisieren, die viel unternehmerischer auch aufgebaut wurden. Und da tatsächlich, und so ist es auch bei uns, kam ich dann irgendwann so ein bisschen zu der Einsicht, dass es ganz schwer zu standardisieren, ne? Aber sowas wie 4-5 Millionen Euro Startfinanzierung ist da sozusagen so das Minimum, mit dem man es wohl schaffen kann. Und das ist auch das Geld, was wir eingesammelt haben. Und ich glaube, der Schlüssel dabei ist das Unternehmerische. Also, denn die ganzen anderen großen Privaten, die wurden fast immer von einem Mäzen so ein bisschen gegründet, im Sinne von, ich habe jetzt ganz viel Geld, aber nicht so viel Zeit, aber irgendwie eine Uni wäre ganz cool, macht ihr mal. Und dann startet, also jetzt mal ganz klischeehaft, dann startet das aber direkt mit diesem Gedankengang so, wir haben ganz viel Geld und dann fangen die Leute an, direkt irgendwie wilde Fantasien zu entwickeln. Dann agiert man, glaube ich, sehr verschwenderisch. Ja, dann werden die Gebäude gleich gekauft statt gemietet und dann wird geklotzt statt gekleckert und so. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele dieser Institutionen haben, dass sie von Anfang an wussten einfach, da ist jemand, der hat ganz viel Geld und der macht die Taschen auf. Und ich glaube, das entwickelt sich dann ganz schnell, dass das so einen ungesunden Turn nimmt. Und natürlich würde ich mir oft wünschen, wir hätten ein bisschen mehr Geld. Klar, man will immer mehr Geld irgendwie gerne raisen oder so. Aber ich weiß natürlich auch als erfahrener Unternehmer mittlerweile, wenn man mehr Geld einsammelt, dann gibt man mehr Kontrolle ab. Und das hat dann langfristig auch Nachteile. Und im Moment gehören mir noch 60% und mal gucken, wie lange wir das noch hinkriegen. Ich glaube, es ist der Einzige, zumindest in Deutschland, wenn nicht in Europa, der 60% einer Universität hat. Deutschlands jüngster Hochschulinhaber, ne? Nein, mehr als überhaupt. Also, das ist mit dem Kanzler nicht mehr klar. Ihr habt das als, was ist das für eine Gesellschaftsform? Das ist wirklich eine GmbH, theoretisch, ja. Die theoretisch profitabel arbeiten kann, das aber wahrscheinlich praktisch nicht wirklich wird. Ja, warum sage ich das? Auch da wieder das Unternehmerische. Also, wir haben lange überlegt, ob wir das von Anfang an gemeinnützig machen. Weil eigentlich das auch wirklich die Intention ist. Ich habe das nicht gegründet, um jetzt zu sagen, ich will damit viel Geld verdienen. Ich habe vorher schon Unternehmen verkaufen können, glücklicherweise. Und will auch, ich glaube, es ist auch nicht das richtige Projekt, um damit Geld zu verdienen. Ja, Bildung hat generell immer so einen Geruch, wenn man damit Profite macht und so. Das ist vielleicht nochmal eine eigene Debatte. Aber da wollte ich mich gar nicht drauf einlassen. Da habe ich gesagt, nee, Geld mache ich zum Beispiel in meinen Business Angel Investments und so. Die Hochschule, damit will ich Impact nehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, was sind wirklich die Vorteile von Gemeinnützigkeit? Erstmal ist es viel bürokratischer. Zweitens, wir können Spenden einsammeln, aber die Unternehmer, die uns das Geld gegeben haben am Anfang, das sind so 25 der bekanntesten deutschen Internetunternehmer, zum Beispiel eben Trivago-Gründer, Check24-Gründer, ResearchGate-Gründer, der Benjamin Otto von der Otto-Familie und viele, viele weitere, die sind sowieso alle so Unternehmer, die sagen, Spenden finden wir eigentlich nicht so sexy, wir machen lieber wirklich ein Invest gegen Prozente, auch wenn die ja wussten, dass ich ihnen gesagt habe, ihr kriegt eigentlich niemals Geld zurück, weil wir keine Profite machen wollen, ist aber was anderes trotzdem, weil die sind das gewohnt, denn die sind alle Business Angels, die wissen, ich zahle Geld, ich kriege Anteile und das sind alles Unternehmer und so Spenden und Gemeinnützigkeit, das hat immer gleich so oft so einen Geruch von, wird da gut und gesund gewirtschaftet oder ist es dann so ein Fass ohne Boden? Und deswegen habe ich gesagt, wir starten lieber wirklich als GmbH, führen das unternehmerisch, können ja jederzeit, es ist ganz leicht von einer GmbH zu einer GmbH zu werden, es ist ganz schwer das Gegenteil zu tun und deswegen sind wir im Moment eine GmbH. also nehmen Sie sich ein Vorbild, mutig. Mutig. Danke. Was, also hier brauchen ja alle oder glauben zu brauchen, einen Programmierer und natürlich Digitalisierung ist so ein Buzzword und da kennt man sich nicht so richtig aus. Und was muss man da eigentlich machen? Eure Studenten einstellen oder? Erstmal muss man ganz genau herausfinden, was genau man eigentlich braucht im ersten Schritt. Denn das ganze Thema, wir nennen das digitale Produktentwicklung in Gänze, ja, das ist halt eben deutlich mehr als nur Programmieren. Und gerade viele, die eben nicht so viel technisches Know-how und digitales Produktverständnis schon mitbringen, die brauchen oft in erster Linie mal jemand, der ihnen hilft, ihre Gedanken zu strukturieren und wirklich zu überlegen, wie sieht denn so ein Produkt aus? Das ist das, was üblicherweise so in unserer Branche so ein Produktmanager tut. Das ist auch einer unserer drei Studiengänge. Und das sind Leute, die wirklich so diese Schnittstelle sind zwischen Business und sozusagen der Problemstellung und der potenziellen Lösung dafür. Und die auch so ein Projekt dann später steuern und so, aber die in erster Linie auch erstmal wirklich Bedarf irgendwie ermitteln und gucken, was wollen wir eigentlich entwickeln, welches Problem lösen wir eigentlich. Und ich glaube, so eine Person ist erstmal wichtig, wenn ihr selber diese Expertise noch nicht habt. Und dann braucht ihr natürlich im nächsten Schritt sicherlich Softwareentwickler, aber auch Designer. Ja, Designer nicht nur im grafischen Sinn, im Sinne von pinselt das am Schluss an, sondern gerade wenn man gute Produkte entwickelt, dann sollte man eben sehr früh auch eigentlich direkt dieses Tandem oder sogar eben dieses Trio mit dem Produktmanager haben. Das sind dann auch überraschenderweise die drei Studiengänge, die wir haben. Interaktionsdesign, Produktmanagement und Softwareentwicklung. Und das ist, glaube ich, schon mal eine Sache, die ganz wichtig zu erklären ist. Ich habe übrigens, also einer der Gründe, warum ich die Hochschule dann wirklich gegründet habe, war also tatsächlich der Punkt, dass ständig einfach Leute zu mir kamen, immer gesagt haben, so, du bist doch so ein Techie und Techie, mit dem man noch reden kann. Und ich weiß irgendwie, ich habe schon zu schnell Wein getrunken heute. Und hast du nicht einen Entwickler für mich? Und die hatte ich nie. Also, weil die sind ja alle immer nur gefragt seit 20 Jahren durchgehend sozusagen. Die nicht gefragt sind, da ist dann meistens irgendwas im Argen. Und deswegen habe ich gesagt, ich will eigentlich diese Hochschule gründen, damit ich irgendwann sagen kann, Entwickler? Klar, habe ich. Hier, was willst du haben? Ist jetzt auch noch nicht so, weil auch unsere Studierenden sind überraschenderweise extrem eingebunden, verfolgen alle eigene Projekte oder sind schon tätig. Also auch meine eigenen Studierenden, an die komme ich kaum ran. Aber das ist ja eigentlich super, ist ja eigentlich nur im Best Interest of our University. Das ist natürlich eine Auswahl von Leuten, die sich mutig in eine Universität begeben, die so irgendwie nicht so aussieht wie diese traditionellen Universitäten. Ihr habt oben diese Stockwerke, ne? Wir sind jetzt unterhalb einer berühmten Universität. Genau, also über uns ist unser neuer Silent Room, weil doch ein paar Entwickler auch ein bisschen mehr Ruhe manchmal brauchen. Dann haben wir hinten noch zwei weitere Flügel. Sieht sehr untypisch aus. Ist ja auch integriert in das Gebäude. Das ist eigentlich sehr cool. Also, dass wir eben natürlich gerade die Sozialflächen, die Gemeinschaftsflächen uns teilen mit der Factory. Ist auch ein Experiment, ne? So ein Coworking Space und eine Hochschule gemeinsam in einem Gebäude. Ich sagte das ja eben schon mal so. Also, ich selber habe ja auch an einer kleinen privaten Hochschule studiert. Und als ich da das erste Mal reingegangen bin, damals vor 14 Jahren, da dachte ich mir auch so, das hier ist eine Hochschule, das ist eine Büroetage. Weil ich auch immer dieses Bild hatte, so, ne, diese irgendwie ja, palastartigen Eingang und Gebäude, genau. Schön wär's, ne, aber die kosten halt echt viel Geld. Da leisten wir uns als Staat eine ganze Menge, dass das alles so schön aussieht. Dafür haben wir hier, glaube ich, einen ganz anderen, also ist ja auch ein schönes Gebäude, ne, aber es ist ein ganz anderer Ansatz, glaube ich, dieses, ja, viel... Dieses, vor allem auch dieses Integriertere, dieses nicht, wir haben unsere eigene großes Silo irgendwo, sondern wir sind mittendrin, auch mittendrin in Berlin. Denn ganz viele private Hochschulen sitzen ja irgendwo in der Pampa. Also die Business Schools, die ich genannt habe, die sitzen ja Oestrich-Winkel, Fallendar, Friedrichshafen, ne, Bremen ist jetzt auch nicht die Weltstadt. Also alles undiplomatisch. Ja. Nein, ich bin ein Fan klarer Worte. Naja, warum sitzen die da? Weil die halt meistens irgendwelche Deals mit den Kommunen, mit den Ländern und so gemacht haben. Das ist heute sowieso viel schwieriger. Private Hochschulen sind, also diese Deals gibt es immer seltener. Und aber wir merken auch ganz klar, viele Studierende kommen auch unter anderem zu uns, weil sie sagen, ich will nicht nach Fallendar 3 Jahre, ich will direkt nach Berlin und am besten sogar noch direkt in dieses Gebäude rein. Also die Ungeduld der jungen Menschen nimmt scheinbar auch zu. Also ich finde es eine tolle Idee, eine Universität in so einem Coworking-Space von Anfang an mit auch erfahrenen Gründern ringsherum. Und das Factory ist ja ein erprobtes Konzept. Also eigentlich hätte man da schon früher drauf kommen müssen, aber einer muss es mal machen. Ja, und es ist schon Platz. Ah, kaum sagt man was schon. Ihr wollt ja noch einiges aus mir rauskitzeln, ne? Es ist schon jetzt tatsächlich natürlich eine Platzherausforderung. Also wir wachsen, wir sind jetzt gerade 230 Studierende da oben schon so und nächstes Jahr werden das wahrscheinlich so um die 400 dann in Summe sein. Da wird es schon relativ kuschelig, auch wenn wir andere Flächen mitnutzen können, aber die sind dann halt auch schon oft recht voll hier in der Factory. Und das Problem ist, wir überlegen natürlich so ein bisschen, wo führt das hin, weil eigentlich brauchen wir immer ein Gebäude oder zumindest irgendwie einen Cluster von Gebäuden, die dann so 5-mal so groß sind wie unsere Hochschule, also damit diese Integration klappen kann, weil wenn wir irgendwann das halbe Gebäude besetzen, dann ist das auch keine Community mehr mit der Factory. Und das heißt, ich weiß manchmal noch nicht so, wie kriegen wir das hin. Der Gründer der Factory und ich, wir überlegen da mal ganz viel, der hat auch ambitionierte Pläne, aber hey, Berlin wird auch echt immer, immer teurer. Und ich merke mittlerweile schon, dass wir uns da tatsächlich auch einen Luxus leisten. Also mittlerweile verstehe ich, warum man dann irgendwo nach Brandenburg oder so geht. Ja? Na wirklich, weil da kann man halt blühende Landschaften, da kann man ja riesige Campusse bauen für ein Apfel und ein Ei, sage ich mal vergleichsweise. Während wir hier mittlerweile, also selbst die Büromieten in Berlin unter 25 Euro den Quadratmeter, gibt es auch in der Gegend hier eigentlich kaum was. Und mit dem ganzen Luxus, der hier sonst noch dabei ist, zahlen wir hier natürlich noch mal ein gutes Stück mehr. Also das ist schon ein Investment, was wir bewusst tätigen, auch als Hochschule. Und da, wo wir sagen, okay, wir haben halt ein bisschen weniger Platz, dafür sind wir mittendrin. Das ist halt wie mit Studentenbuden. Ne? Also wir werden immer kleiner, aber dafür ist man halt wenigstens noch in der Großstadt. Das ist halt Trend. Und ich habe verstanden, ihr habt eine Auswahl von Studenten, die gleichzeitig auch Entrepreneur sind. Also man geht nicht in so eine neu entstehende Universität, wenn man so ganz konventionell ist. Da gehört schon ein bisschen... Genau, also einerseits, weil man dann wahrscheinlich erst gar nicht so von uns angezogen wird und andererseits, weil wir dann vielleicht auch in dem Bewerbungsprozess, den wir haben, der viele Schritte umfasst und sehr aufwendig ist, diese Leute auch vielleicht eben dann nicht aufnehmen. Weil auch unser, das haben wir noch so ein bisschen ausgespart, also warum habe ich das eigentlich gegründet? Ja, nicht einfach nur, um irgendeine nächste Hochschule zu machen, sondern wir haben halt sehr viele Überzeugungen, die dazu führen, dass wir sehr, sehr viel anders machen hier. Wir sind also rein projektbasierte Hochschule, sehr stark selbstgesteuertes Lernen. Also ich werfe jetzt hier mal so ganz viele Education-Buzzwords in den Raum, kompetenzorientiert und so weiter. Soll heißen, wir sind zwar eine staatlich anerkannte Hochschule, versuchen aber gleichzeitig extrem viel anders zu machen als bestehende Hochschulen und setzen eigentlich sehr stark auf die Studierenden, auf die Eigenverantwortung, auf den Unternehmergeist, so gesehen den Selbstorganisationsdrang auch der Studierenden. Und das zeichnet uns aus und das müssen wir auch sicherstellen, dass unsere Studierenden das können, weil wenn Leute hier hinkommen, die eher wirklich darauf angewiesen sind, dass sozusagen dass Bildung auf dem Silbertablett zu ihnen getragen wird, in so einem sehr verschulten System beispielsweise, wo gesagt wird, das hier lernen, die Bücher lesen, die Klausur schreiben, Modul bestanden. Das ist ja in ganz vielen Institutionen so und für manche auch der richtige Lernweg, bei uns aber nicht. Und wir müssen sicherstellen, dass unsere Bewerber das auch nicht sind. Und verbunden damit, dass wir eben so jung sind und so eine Sogwirkung dann auch auf so junge, wilde, mutige Leute haben, Pioniere, wie wir sie nennen. Das sorgt dafür, dass wir eigentlich da oben also fast 230 prädestinierte Startup-Gründer haben. Und meine Ambition ist natürlich auch, dass man in 10 Jahren nicht mehr sagt, das WHU-Netzwerk der Berliner Gründer, sondern das Code-Netzwerk. Ja, schauen wir mal. Vielleicht etwas in die Curricula einbauen, dass die Universität 2% der Startup... Nee, das auf keinen Fall. Also eigentlich ist es natürlich eine Versuchung, ne? Ich verstehe das. Aber wenn wir das machen, dann schrecke ich die ja vielleicht ab. Also das ist auf jeden Fall riskant. Das können wir erst machen, wenn wir uns echt sicher sind. Ich will ja nicht, dass jemand sagt, ich gehe doch lieber woanders hin, weil in der Code muss ich ja zwei... Dann kommen ja die Besten, das ist ja Adverse Selection. Die ambitioniertesten Leute, die sagen, ich bin der nächste Mark Zuckerberg, 2% von meinem Laden, das sind 2 Trilliarden. Ich gehe lieber nicht an die Code. Die wollen wir ja nicht verlieren. Deswegen, aber das ist tatsächlich was natürlich viele gesagt haben, so hey, dann mach doch so einen Inkubator draus. Ich sage eher, nee, ich will keine Interessenskonflikte schaffen. Also wir wollen gerne solche Programme machen, aber dann eher so als angedockter Fonds, nicht als Hochschule selbst und nicht zwingend, weil ich sonst Angst habe, dass ich genau die Überflieger eigentlich damit abschrecke. Und ja, das wäre eine Produktverbesserung. So Stichwort Auswahl, das ist ja ein Thema. Wie wählt ihr Leute aus? in einem mehrstufigen Verfahren. Das beginnt mit einer schriftlichen Bewerbung. Davon haben wir im ersten Jahr tatsächlich 2000 Stück bekommen. Dieses Jahr auch wieder annähernd so viele. Die Qualität ist seitdem deutlich gestiegen. Also erstmal schriftliche Bewerbung. Und wenn uns die dann gefällt, dann bekommen die Bewerber eine Projektaufgabe gestellt. Die ist für alle dieselbe. Da kann ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Die ist jetzt auch kein Staatsgeheimnis, aber man muss es den Leuten ja nicht zu leicht machen. Es ist aber eine sehr, sag mal, freie und offen gestellte Aufgabe, wo man sehr, sehr kreativ selbst zu werden kann und muss und dann bis zu 4 Wochen Zeit hat, bei uns etwas einzureichen dazu. Und wenn uns das dann auch gefällt, dann machen wir ein Video-Interview mit den Leuten, die auch oft im Übrigen auf der ganzen Welt sitzen. Also wir haben in diesem Jahrgang jetzt 37% nicht-deutsche Studierende aus 43 Ländern. Also wirklich massiv, das zeigt auch echt, was Berlin da für eine Strahlkraft hat. Also extrem international auch aufgestellt mit den ganzen kulturellen und sprachlichen Herausforderungen, die das für uns auch bringt. 37%. Ja, aber aufmerksam. Es sind auch 43 über die ganze, also insgesamt sind wir jetzt ein Drittel Nicht-Deutsche, also mit beiden Jahrgängen, und da sind es 43 Nationen, bevor da jemand nochmal nachrechnet. Und dann ein Video-Interview, und wenn uns das auch gefällt, dann laden wir sie aber nach Berlin zu einem Assessment Day ein, der nochmal 24 Stunden geht, wo dann meistens so Gruppen von 10, 15 Bewerberinnen und Bewerbern zusammen nochmal vor allem auf Gruppendynamik, Teamdynamik und so weiter geprüft werden. Also sehr aufwendig, wir stecken da sehr viel Zeit rein. Aber, was auch, glaube ich, wichtig zu verstehen ist, außer der Auswahl, auch da wieder, ich sage, das ist ja auch ein Verkaufsprozess. Also das ist ja generell eine große Herausforderung als Hochschule. Es sind ja einerseits jedem, dem wir sagen, du darfst nicht bei uns studieren, sage ich einem Kunden sozusagen nein. Bei uns nicht so schlimm, weil wir sehr, sehr viele Bewerber haben, aber viele private Hochschulen haben sich da sind da etwas zu lasch gewesen mit den Kunden reinlassen und deswegen nicht mehr den besten Ruf. Wir müssen halt wirklich da stark sein und sagen, nein, wir nehmen nur die Besten, das können wir uns im Moment leisten. Und nur die wir wirklich gut finden. Aber gleichzeitig sage ich, ist es trotzdem auch immer ein Conversion-Funnel sozusagen, weil gerade die richtig guten Bewerberinnen und Bewerber, also sagen wir mal, du hast Leute, die schon extrem, die vielleicht schon irgendwie zweimal Jugendforscht gewonnen haben und was weiß ich, schon ihr eigenes kleines Start, also davon gibt es Jugendliche da draußen eine ganze Menge, ja? Und für die wollen wir natürlich auch eine Heimat sein. Und gerade die viele Optionen haben, die musst du ja auch abholen. Deswegen sage ich zum Beispiel, das ist nicht immer alles nur eine einseitige Sache, sondern wir müssen denen ja auch im Bewerbungsprozess schon Lust auf uns machen. Wir müssen ja schon zeigen, das ist anders, das ist cool, das ist hoffentlich deutlich persönlicher als andere Hochschulen. Und und deswegen stecken wir da so viel Energie rein. Und die Auswahl der Professoren? Die müssen bei uns, also da wird es dann sehr förmlich, denn wo wir uns, also was bringt so eine staatlich anerkannte Hochschule alles mit sich? Einerseits eine akademische Selbstverwaltung bzw. Freiheit von Lehre und Forschung. Soll heißen, das ist auch eine unternehmerische Herausforderung, dass im Kern der Hochschule der sogenannte Senat sitzt, ja, wie an allen Hochschulen in Deutschland, wo vor allem Professorenvertreter, Studierendenvertreter und Mitarbeitervertreter gemeinsam grundlegende Entscheidungen treffen, auch strategische Entscheidungen, also so eine Art Betriebsrat, sage ich mal. Wo ich auch als Gesellschafter nur sehr bedingt überhaupt mitreden darf. Und gleichzeitig, dass ich zum Beispiel, ich bin ja eben Kanzler der Hochschule, das ist eigentlich der wirtschaftliche Leiter, das darf ich sein. Ich darf aber zum Beispiel nicht Präsident sein, das ist der akademische Leiter, weil sozusagen sonst gesagt wird, ich nehme zu viel Einfluss auf die Lehre und Freiheit von Lehre und Forschung und so. Das ist zum Glück mein Mitgründer Manuel, dem haben sie das durchgehen lassen, weil er ein paar weniger Anteile hält, und das ist auch die perfekte Aufteilung, so war das auch immer bei uns, er ist eben der Vater unseres Didaktikmodells. Aber was ich damit sagen will, ist, ihr merkt also schon, da wird schon so ein bisschen von draußen drauf geguckt, dass man sich da nicht zu viel und so. Klingt in der Theorie komplizierter, als es im Moment gelebt wird bei uns. Das ist auch gut in so einer Aufbauphase, aber das kommt natürlich mit der Zeit. Und was eben auch dazu kommt, du sprachst die Professoren an, ist, wir müssen, wenn wir Professuren besetzen wollen, müssen wir eine richtige Ausschreibung machen. Wir müssen sicherstellen, dass die in irgendwie relevanten Kanälen, so Zeit, Campus und so weiter, beworben wird. Dann muss es eine Berufungskommission geben, wo auch externe Professoren drin sein müssen und interne. Dann müssen die eingeladen werden. Also so ein richtiger Bremser, sage ich mal. zeitlich auf jeden Fall. man kann das manchmal lösen, indem man sagt, irgendwie, wenn wir eine Kandidatin oder einen Kandidaten haben, wo wir sagen, also sind wir ziemlich sicher, dass das eine geeignete Person ist, dann fangen wir meistens an, sozusagen mit einer, du bist jetzt mal Dozent, und dann bringen wir dich innerhalb des nächsten halben Jahres durch eine Berufungskommission und gucken, dass alle anderen das hoffentlich so sehen wie wir. Aber das will ich damit sagen, also da kommen dann schon so Prozesse rein, aber andererseits liegt da natürlich potenziell auch eine Stärke drin, wenn es uns gelingt, und bisher tut es ganz gut, dadurch auch die Mitarbeiter zu empowern, also den Mitarbeitern auch wirklich zu zeigen, hey, ihr redet mit, diese Hochschule besteht eben nicht nur aus dem Gründerteam und die anderen Folgen, sondern ihr bestimmt mit, ihr kreiert mit, und das muss uns eben gelingen, dauerhaft, dass das als Vorteil verstanden wird, diese ganzen Kommissionen zu haben und nicht als Nachteil. Thomas Bachem, 8 Gründungen, davon eine Universität, jüngster Gründer, fantastisch. Das ist Entrepreneurship. Danke, danke. Ja, Thomas, könnt ihr wahrscheinlich auch wieder beim Summit 2019 als Speaker erleben. Wir sorgen dafür, dass genug Weinschorle drin ist. Danke, ich sehe es. Das ist meine erste, okay. Genau. Und jetzt würde ich Charlotte nach vorne bitten, die Masterclass-Teilnehmerin, die uns was über ihre Idee Netz-Uni erzählen wird. Danke. Ja, am besten Sie erzählen, was die Netz-OMI ist, und dann diskutieren wir das ein bisschen. Ja, fange ich an. Also Netz-OMI beschäftigt sich damit, euren Müttern, großen Müttern über Smartphones Gründer, näher zu kommen. Gewinner von Blablabla und so. Mhm. Die Leute haben global galaktisch vielleicht gesagt. Manchmal gar nicht das Geld für eine Privat-Uni. Ich bin von Haus aus Informatikerin und habe 3 erwachsene Töchter. Und kaum wurde mein Arbeitsplatz weg globalisiert, bin ich über dieses Problem gefallen. Erst in der Familie, dann in der Nachbarschaft, und bin auf die Frage gestoßen, das sind super gebildete Frauen, die haben Ärzte, Gründerinnen, Unternehmerinnen, alles Mögliche. Und die stehen vor so einem komischen kleinen Gerät und sagen, ich kann es nicht. Die gründen auch noch mit 70 plus ihre Pilger im Kampunewald. Aber ich stehe vor dem Handy und sage, ich kann es nicht, ich vergesse es immer wieder. Der Enkel hat erklärt, das ist zu schnell. Und wie ging das weiter? Ich habe gesagt, eigentlich ist es ein Problem, und das hat das Internet hervorgerufen, soll es das auch wieder lösen. Ich habe ein halbes Jahr darüber nachgedacht, fällt mir dazu was ein. Und dann habe ich ungefähr vor einem Jahr, habe ich die Buch gepackt. Ich habe gesagt, vergiss das Internet, dieses Medium, dieser Kundengruppe ist sowas. Ich habe gesagt, jetzt übe ich mal, wie Verkaufen übers Internet geht. Ja, das funktioniert. Ich verstehe nur nicht, warum. Ich versuche seit einem halben Jahr zu verstehen. Und das andere, was ich daran gelernt habe, ist, es ist ein Problem, es gibt einen Markt. Wie weite ich das aus? Wie funktioniert es denn? Man bekommt das Heft und da steht drin, wenn man mit dem Handy umgeht? Ja, da steht nichts. Das Ding hat sich jetzt übers Jahr zusammen mit 3 Brüderchen fast 1300 Mal übers Netz verkauft. Das haben Sie selber hergestellt? Ich habe Books on Demand beauftragt, das heißt... Also hergestellt heißt, der Inhalt ist von Ihnen? Ja. Das heißt, das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe 44 Seiten geschrieben und diverse Skizzen gemacht, die unheimlich gut ankommen, nix Screenshots. Und es verkauft sich irgendwie. Ich hätte dringend Interesse daran, irgendwie hier jemanden zu finden, der mit mir Statistiken anguckt und mir erklärt, was habe ich richtig gemacht? Das hast du genau richtig. Was habe ich richtig gemacht und wie kann ich das ausbauen? Ich habe ein paar Ideen, aber es ist noch nichts so dazwischen, wo ich sage, boah, habe ich Lust zu. Also die meisten haben eine Idee und glauben ganz fest daran und wissen, wie es geht. Und Sie haben Erfolg und wissen nicht, wie es geht. Alles, was ich bisher an Zahlen gesehen habe, gibt noch kein Bild. Also im Entrepreneurship gibt es alles. Das sehen Sie daraus. Mal der Reihe nach. Also klar, das ist ein Thema. Wir älteren Menschen schon mit den Fingern und so kommen da nicht mehr so richtig mit. Der Enkel ist zu schnell und sagt, die Oma ist zu doof, die weiß nicht mal, was Leo ist oder so. Was könnte man tun, also wenn wir mal systematisch rangehen und so eine Idee entwickeln? Was war denn für Sie so der Anker? Sie haben gesagt, naja, ich schreibe das auf. Einfach so mal ins Blaue? Oder war das eine Überlegung zu sagen, dieses richtige Format, diese Idee umzusetzen, heißt ein Heft produzieren? Es ging damit los, dass ich gesagt habe, ich hätte gern was E-Learning-mäßiges. Und habe da umgeguckt, habe auch Inhalte ins Netz gestellt, habe mit mit Telegram-Bots rumexperimentiert. Das heißt, die Inhalte hatte ich dann schon, die waren schon mal durch den Kurs gegangen, waren durch einzelne Leute gegangen. Und wurde nichts. Dass ich gesagt habe, eigentlich funktioniert das alles nicht oder ist es so ein Aufwand, ich möchte einfach mal an einer Stelle konkret anfangen. Und es war genau der Summit letztes Jahr, da lief jemand mit Ratgebern rum und wollte sie gerne, weiß ich nicht, den Mann. Ich habe die Frau gesehen, die hatte so einen quadratischen Ratgeber und ich sagte, genau das ist das Format, weil so sieht ein Ratgeber für die weibliche Welt leider aus. Egal, ob man das gut findet oder nicht, aber es muss einfach, egal ob das Kochen, ob das Diät, ob das irgendwas ist, Reisegarten, die sind ganz häufig so klein und quadratisch und irgendwie im unteren Preissegment. Also es kam Ihnen quasi entgegen. Sie haben es nicht gesucht, sondern kam entgegen. Okay, das ist der Puzzlestein, damit ich Lust habe, es zu machen. Ein ganz konventioneller Weg eigentlich, so eine Broschüre. Und vorher im Netz hat es nicht geklappt. Auch interessant. Also ausprobieren, was funktioniert. Ja. Und dann haben Sie praktisch das im Netz inseriert und siehe da, es wird gekauft? Also ich weiß inzwischen so viel über Online-Marketing, dass die Website, ich glaube, so ungefähr 1.500 Klicks im Monat hat. Ich denke, da wird der eine oder andere so ein Teil schon kaufen. Aber es ist noch nicht so richtig nachvollziehbar, deshalb verstehe ich es nicht so ganz. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn man eine Facebook-Anzeige schaltet, sie besser funktioniert, wenn man sie für die 25 bis 45 männlich ankreuzt, als wenn man 55 aufwärts ankreuzt. Es spricht viel dafür, dass die Enkel und die Söhne das mindestens so sehr wie ein Problem sehen, wie die Großeltern, wie die Betroffenen sind. Verstehe ich es richtig? Sie haben diese Broschüre gemacht, Sie inserieren es im Netz und siehe da, es wird übers Netz auch gekauft. Also die ersten habe ich in der Nachbarschaft verkauft. Ich hatte schreckliche Angst, mich damit auf unseren lokalen Weihnachtsmarkt zu stellen. Warum? Ich musste dafür gerade stehen. Ich musste mit so einem blöden kleinen Heftchen den Nachbarn sagen, boah, hab ich geschrieben, kauf das mal. Also, das sind komische Dinge, derer meine Nacht nicht schläft. Und dann haben Sie es gemacht, also den Mut zu sagen, ja. Und deshalb, ich denke, es haben von denen, das sagen mir auch die Kursteilnehmer, gesagt, ach, ich habe das inzwischen ganz häufig, ich hatte ja eine ISBN, war ich beim Vivan und habe 5 Exemplare für meine Freundinnen gekauft. Das kann durchaus sein, dass ich das so weitergegangen ist. Ich weiß es einfach nicht, ich würde es gern wissen. Also etwas in den Teich werfen und hoffen, dass es Wellen gibt. Und wenn es die Wellen gibt, wissen wir gar nicht so genau, wie es entstanden ist. Da fehlt mir einfach Wissen. Ja, ja. Ich kann so eine Search Console Ergebnis noch nicht interpretieren. Normalerweise würde man ja sagen, aha, man stellt was ins Netz, jetzt muss man bei Google möglichst weit oben stehen, muss Suchmaschinenoptimierung machen und lauter so Sachen. Haben Sie nicht gemacht? Habe ich inzwischen. Fällt mir als Informatikerin, liegt mir das auch relativ nah. Ah ja. Weil ich noch zu Anfang so ein zweites Hobby hatte, das maschinellen Lernen ernsthaft beschäftigt. Ja, also da doch ein Informatik-Hintergrund. Den habe ich ganz klar. Ja, und trotzdem eine schriftliche Broschüre. Das ist schon außergewöhnlich. nicht. Ich habe vorhin mal den Sichtachsen gedacht, dass ein Aspekt fehlt. Mir hat eine Journalistin gesagt, damit ein Artikel gut ankommt, muss da eigentlich mindestens 70% Zeug drinstehen, das der Leser schon kennt. Und 20% neu sollte auch sein und dazwischen ist Graubereich. Und ich denke, da ist viel dran, dass man die Leute abholen muss. Da ist eine Frage. Laut. Das Produkt kostet 57, davon landen 220 bei mir. Und wenn man was bei BOD einstellt und mit einer ISBN stellt, geht das mit bei Amazon rein. Das, was ich dann dazu noch getan habe, ist mir Rezensionen und Sternchen besorgt. Ja, aber es sind halt 44 großgedruckte Seiten. Es ist ja, das ist bei dem Konsumenten ist das ja egal. Das weiß der ja alles noch nicht, aber der Konsument kauft ja. Er soll es aber dann auch weitergeben. Also ich denke, das ist schon okay. Sie tauschen sich hinterher ja. beim Wein ja. aus. Genau. Hier ist noch eine Frage. Endlich jemand, der mich versteht. Ja, nee, was ja. sagen die Kunden denn? Ja, sagen Sie. Ich kriege gelegentlich so eine Motivationsmail für mich zurück. Boah, ich kann es ja. Endlich habe ich es verstanden. Und ich denke, wenn man da drauf guckt, gerade so auf den Klappentext, ist es mir ganz gut gelungen, so diese Emotionen, ich komme mir blöd vor. Ich mag den Enkel nicht schon wieder. Das ist ein unheimlich großes, emotionales Gewabble. Weil die Frauen, die ich kenne, die haben wirklich richtig viel und machen auch noch richtig viel. Die sind voll fit. Und die stehen davor und sagen, ich kann es einfach nicht. Und man kriegt auch mit, was denen dann daran fehlt. Ich habe Feedback sind eigentlich die einen dann weiterleiten. Also ich habe nach der Tante, die mich darauf gebracht hat, die gleichen Sachen in der Nachbarschaft angeboten. Und es war gar nicht so schrecklich schwierig, eine feste Gruppe von 70 plus, so um die 6 bis 8 Damen seit einem Jahr, sitzen die montagnachmittags im Nachbarschaftshaus und unterhalten sich über ihre Smartphones. Immer mit einer gewissen Fluktuation. Aber das stellt euch bitte mal vor. Das ist ein Franchise-Modell. Ganz bestimmt. Also das war sozusagen eine meiner die Handygruppe. Allerersten Ideen, zu sagen, eigentlich müsste man das wie Tubatanten. Ja, noch zwei Fragen. Eins und da drüben dann. Ja. Also, was ich interessant finde, ist, dass es ja ein totales Bedürfnis trifft von einer bestimmten Gruppe. Und das finde ich schon mal wahnsinnig gut beobachtet. Und wenn ich jetzt richtig der Annahme, dass es jetzt um die Reproduzierbarkeit, dass die Verkaufszeit höher geht, weil ich habe das Problem noch nicht verstanden. Weil eigentlich so, wie es sich darstellt, ist es toll, da ist eine zufriedene Kundengruppe, aber ich verstehe jetzt nicht das Problem. Das Produkt hat den Nachteil, 57 zu kosten, das hast du schon richtig erkannt. Sprich mit 2,20 pro Exemplar. Also willst du deinen Preis erhöhen oder... Ich denke, ich brauche ein Folgeprodukt, wo mehr beim und regelmäßiger bei mir hängen bleibt. Also wäre es die Frage, was brauchen die noch? Wie kann man, wenn Sie das erstmal damit telefonieren können, wie kann man das ausweiten? Macht ein Online-Digital-Café Sinn? Würde das funktionieren? Würden sprechende Büchlein das machen? Also die Frage, wie entwickelt man das weiter? Zumindest dabei ist der schon aktiv, läuft der. Das ist eine lustige Geschichte, den gab es vorher. Das ist aus den Kursversuchen. Und letztes Jahr war ich einfach zu faul, den zu löschen. Und nach einem halben Jahr sah ich, dass das die Seiten waren, die Google besonders gerne mochte. Die widersprechen allem, was dir jemand über Online-Marketing erzählt mit langen Texten, schönen Bildern, schön strukturiert. Also alles nicht, aber Google mag sie. Das ist auch ein schönes Beispiel. Success by accident. Success by accident, genau. Werbemittel einsetzt, quasi gratis rausgibst, plus Versand, sodass du auf plus minus null kommst und dann am Ende mit deinem Online-Kurs ein skalierbares Folgeprodukt hast, bei dem du einmal Aufwand reinsteckst, das aber quasi unendlich oft verkaufen kannst. Du kannst ja auch den Leuten in deinem Heft Mut machen, dass sie jetzt auch einen Online-Kurs schaffen, wenn sie das Heft gelesen. Bevor da die Leute von Code gehen, also der Erfolg wäre auch, wenn sich drei ihrer Omas bei der Code-Universität bewerben. Ich habe mir gestern die Frage gestellt, wie beweise ich eigentlich, außer durch Referenzen, dass es funktioniert? Ich habe noch keine Antwort. Also viel Stoff nachher für die Diskussion beim Wein oder hier am Kühlschrank. Ganz großer Dank, das macht Mut, also das ist ein bisschen das Ausprobieren und so. Nun sind 1000 Exemplare noch nicht so wichtig, also bei den Unicorns wären wir jetzt noch nicht, aber es macht Mut. Also, es ist erstaunlich, ja. Man sollte es weitermachen. Gibt es hier jemanden, der sich so richtig mit E-Learning auskennt, mit E-Learning-Plattformen und... Also alle, die Ideen haben, wie man ihr Ansatz skalieren kann und ein bisschen von 1000 so mal mit noch zwei Nullen mehr, der trifft sich jetzt gleich hinterher beim Kühlschrank mit ihr. Bevor wir aufhören, würde ich gerne noch ihn nach vorne holen, weil er an 8 Ideen gleichzeitig arbeitet. Das ist etwas, was ich sehr empfehle. Vielen Dank. Ich habe ja gesagt, aus Erfahrung, aber auch, weil wir es hier immer wieder erleben, nicht nur an einer Idee basteln, sondern möglichst an vielen, 5 oder auch 10. Sie machen das. Ich habe eine ganze Liste, ich glaube 8 verschiedene Ideen, vom Baumhaus über alles Mögliche. Sagen Sie uns ein bisschen, wie es läuft. Hilft es, obwohl man an 8 Ideen ist, doch schneller vorwärts zu kommen, als wenn man sich auf eine kapriziert? Oder wie handhaben Sie das? Ja, also die 8 Ideen, ich weiß nicht, ob es 8 sind, aber ich habe mich versucht, auf eine DIN A4 Seite zu beschränken. Das liegt daran, ich bin ja von Hause aus Architekt. Und da ist es oft so, dass man irgendwie Projekte anstößt und dann gehen die aber wieder unter oder man... hört zwischendurch auf und fängt dann wieder an und so. Insofern ist das eigentlich in der Sparte, wo ich bin, schon irgendwie angelegt. Und beim letzten Mal, ich hatte ja auf dem Summit, bin ich ja mal vorne hingegangen ans Mikrofon, habe gesagt, ich habe ein Baumhaus entwickelt und ich bin aber nicht dazu gekommen, das weiterzumachen und ich suche noch Leute, die da mitmachen. Und ja, dann gab es ein paar Rückmeldungen. Letztes Wochenende war tatsächlich ein junger Mann aus Biberach da, hat sich das angeguckt und wir haben dann zusammen so ein bisschen... Ich habe ein neues Wort gelernt, Distortion Field oder so, Reality Distortion Field aufgebaut und überlegt, was man alles damit machen kann. Hat Spaß gemacht, war gut. Ja, aber von dem Kickoff habe ich gesagt, okay, was will ich denn noch so starten? Diese Sache mit dem Baumhaus ist halt so, die widerspricht in allen Dingen dem, was Sie so predigen. Es ist total kompliziert. Es gibt einen Markt, den es noch gar nicht gibt. Es gibt unglaublich viele rechtliche Probleme und. Also ich bin da im Prinzip Produktentwickler, Bauer, Vertreiber, alles muss quasi noch gemacht werden. Aber jedes Kind träumt von dem Baumhaus, also genau. Insofern so ganz falsch. Ist so ganz falsch. Liegen Sie nicht. Ist auch immer noch gut, die Idee finde ich auch immer noch, die hat was, die ist irgendwie sexy, macht Spaß. Und wenn man einmal in dem Ding gesessen hat und da so in dem schwankenden Baum sitzt und da so das mitmacht, das ist toll. Also kann ich nur Ihnen aufrufen, wer noch einen Bock hat, sich daran zu beteiligen, sprecht mich gerne an. So, und das war aber irgendwie, habe ich gesagt, nee, es muss noch irgendwie vielleicht noch was anderes. Und dann habe ich einfach überlegt, okay, was auch anstrengend und vielleicht einfach mein Büro, was ich jetzt schon habe, einfach wieder neu, also nochmal neu erfinden, mich selbst neu erfinden so dabei, auch eine Sache. Und dann nach dem Summit habe ich da einfach mal so mich hingesetzt und was wolltest du denn noch so alles machen? Und dann kam ja so die Idee raus, ja, einen Campingplatz zu gründen wäre mal cool, wo man dann so ganz viele verschiedene Räume hat. Also es ist immer irgendwie, es geht immer um Raum, auch um Architektur, um Erfahrung. Ich habe auch so eine pädagogische Komponente, dass ich gerne mich mitteilen möchte, mein Wissen teilen möchte und auch neue Erfahrungen irgendwie ermöglichen möchte und so. Deswegen, da ist Architektur eigentlich sehr gut drin. Und ich leide mal darunter, wenn ich Kunden habe, die sagen, ja, wir haben ganz tolle Ideen, wir haben eigene Ideen. Und dann packen die aus und dann kann man im Prinzip so Katalogseite angucken und boah, nee. Und da möchte ich eigentlich gegenwirken, dass da so ein Wissen, eine Bildung oder eine Wertschätzung auch von Architektur, von Raum entsteht. Das ist eine ganz starke Motivation. Ich hätte noch eine Idee, artgerechte Haltung. Genau, das ist absolut, das ist ein Begriff, den benutze ich auch oft, weil das ist genau der Punkt. Also viele Menschen halten sich selbst nicht artgerecht, weil sie über sich gar nicht wissen so, ne? So aber die Räume, die Räume, ja. Genau. So nur stichwortartig, noch die anderen 5, 6 Ideen. Ich weiß es gar nicht, was ich da jetzt aufgeschrieben habe. Also, ich versuche mal zu Hilfe zu kommen, wenn ich ihr es finde. Ich habe es ausgedruckt. Also, wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Ja. Also das Erste ist einfach, ne, Architekturbüro habe ich jetzt schon, würde ich gerne nochmal neu machen. Allerdings so ein bisschen, ich glaube Kohlhaas hat das gemacht oder sowas, dass ich sehr mehr theoretisch arbeite, das ist auch eine Sache. Also so Manifest verfassen, so, das fände ich irgendwie gut, weil die Zeit ist reif dafür, wenn ich mich so umgucke, was jetzt gebaut wird. Wir haben ja seit 10 Jahren Vollbeschäftigung in der Baubranche und es wird immer schlimmer, was gebaut wird. Es bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken, es geht nur noch ums Geld und das finde ich wirklich schlimm. Also insofern ist es an der Zeit, mal wieder ein neues Manifest zu schreiben und wirklich so, was heißt denn das überhaupt heute noch? Bauen, leben, wohnen, also das hier ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie man umnutzen kann. Was ist das für ein Gebäude? Warum ist das so? Warum funktioniert das hier? Und nicht im Gewerbegebiet in Wallenda oder sowas, habe ich heute häufiger gehört oder ne, sowas. Also das ist Architekturbüro. Dann, was haben wir noch? Baumhaus. Baumhaus, das hatten wir schon. Genau. Hier steht Kampagne für Musik, Kunst und Körperkultur. Was ist das denn? Also das ist, jeder Mensch, glaube ich, hat das Bedürfnis, sich immer wieder so neu zu erfahren, neue Erfahrungen zu machen, sich neu zu entwickeln. Und die Industrie hat das ja gecheckt. Die verkaufen einem dann inzwischen alle 7,35 Jahre ein neues Auto oder irgendwas anderes, also wecken Bedürfnisse. Und im Grunde genommen steht da nur dahinter, ja, ich will mich doch neu erfinden. So. Und das ist genau das, was Musik macht, was Kunst macht, was auch Sport macht, Körperkultur im weitesten Sinne. Dass ich mich selbst in einem anderen Kontext sehe, neue Erfahrungen mache, selber aktiv werde, also selbstwirksam im besten Sinne als Musiker. Bei Musik ist das Schöne, ne? Tut nicht weh, mache ich, ist weg, vorbei, kann ich wieder neu machen. Ne? Jedes Mal ein neues Produkt, klasse. Ne? Bei Kunst ist so, wenn man mit Künstlern zusammen ist, also meine Frau, die ist Künstlerin, unglaublich viel, was sich so über die Jahre ansammelt. So, ne? Das ist so ein bisschen ein Nachteil bei Kunst, aber trotzdem tut kein weh, ist schön, macht Spaß. Als nächstes haben wir Immobilienfirma. Was ist das Neue an Ihrer Immobilienfirma? Das Neue ist eigentlich auch neu und alt. Also weil es mich so genervt hat, dass die Kunden nicht das bauen, was ich gerne hätte. Weil ich sage, musst du einfach anders machen, baue ich selber. Und das habe ich jetzt gestartet. Der Architekt ist König, nicht der Kunde. Ja, es ist leider so. Manchmal ist es so, dass die Leute einfach nicht wissen, was ihnen gut tut. Nein, das kommt daher, ich habe vor 2 Jahren, deswegen habe ich mit dem Baumhaus aufgehört, habe ich ein Wohnprojekt gegründet, im Übrigen eine Idee, die auch schon seit 25 Jahren dahin reifte irgendwie und dann aber als Student, als junger Familienvater war kein Potenzial dafür da und auch kein Geld und nichts und jetzt irgendwann so war plötzlich die Gelegenheit da, ich hatte das Wissen, ich hatte die Kompetenz. Ich hatte die Gelegenheit und dann zugepackt und seit 2 Jahren wohne ich jetzt mit Leuten zusammen auf so einem ehemaligen Hofgelände. Und ich finde das irgendwie gut. Also es ist oft total nervig, sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen. Aber ich finde es auch irgendwie cool, weil ich mache es jetzt, was ich sonst nie machen würde. Und das bringt Wachstum und das finde ich gut. Und deswegen möchte ich jetzt ein neues Projekt machen, Neubau quasi, wo Leute, Singles im Prinzip, zusammenkommen können in so einem Co-Housing-Projekt und so, da arbeite ich noch dran, aber das ist das Ding Immobilienfirma. Irgendeiner muss es bauen, also bevor ich es jetzt einem Investor so quasi mundgerecht präsentiere, dann gehe ich noch einmal zur Bank und sage, hier, ich brauche Geld, so viel, und dann mache ich selber. Also ein bisschen eine andere Immobilienfirma, als was wir das anders, so... Ein bisschen anders, ja. Same, also, jetzt haben wir noch eine letzte Idee, Zeitgeist-Akademie. Ja. Was ist das denn? Ja, das ist eigentlich, trifft sich das mit dieser Kampagne da. Das ist auch wieder dieses Thema im Prinzip, also ich habe festgestellt, viele junge Leute, und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer nach dem Abi, die rasen da so durch. Ich habe auch jetzt 3 Kinder und es wird immer krasser, wie die nach der Schule Hausaufgaben und Business at School und dies und jetzt, meine Jüngste fängt jetzt auch schon an, freiwillig Hausaufgaben zu machen, irre. Und wenn die Abi gemacht haben, was machen die alle? Dann fahren die Work and Travel nach Neuseeland oder nach Australien oder sonst wohin. Das heißt, sie sind wieder in so einer Struktur, zwar ein bisschen anderes Setting, also ein bisschen exotischer, aber in so einer Struktur, dass sie gar nicht selber sich auf so eine Unsicherheit einlassen müssen. Oh, was passiert jetzt so, wo gehe ich hin, was mache ich jetzt eigentlich so. Die kommen gar nicht zur Ruhe, sondern nein, zack, es geht direkt weiter, es wird gearbeitet, es ist eine Institution dahinter, es sind Leute, die damit verdienen und so. Das nervt. Artgerechte Haltung. Keine artgerechte Haltung. Und es geht darum, eigentlich diese Fähigkeiten, die jetzt Menschen haben, sei es jetzt kreativ, künstlerisch, musisch, einfach mal auszuleben, ein Jahr lang wirklich zur Ruhe zu kommen, zu gucken, was will ich einfach. Nicht nur Party machen, auch Party machen, ja, aber auch irgendwie noch... Ja, ein bisschen zu sich selbst kommt. Im Grunde genommen ein Heilungsprozess nach der Schulkarriere. Ein Jahr lang. Danke. Also eine ganze Menge Ideen und auch extravagant. Gibt es einen Favoriten dabei? Nee. Offen. Wie ist das, wenn man so an so vielen, also ich hätte ja meine volle Sympathie und Erfahrung auch, wenn man an so vielen Ideen arbeitet, geht es vorwärts? Naja, also ich habe ja auch noch, ich habe ja Familie und für die muss ich auch noch aufkommen und meine Frau hat sich jetzt gerade entschlossen, wieder zu studieren. Das heißt, also ich bin schon ziemlich eingespannt mit meinem Tagesgeschäft. Die Ideen habe ich jetzt gesammelt und ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich erstmal dieses Maß an Kreativität, was ich da relativ schnell entwickelt habe, als eigenes Potenzial erkenne. Und Potenzialentfaltung ist das Thema auch bei mir jetzt gerade. Und da arbeite ich jetzt noch dran. Das ist jetzt gerade der Startschuss und nee, ich weiß noch nicht. Mal sehen. So eine Art Geschäftsmodellkanone, kann man sagen. Ja, weiß ich nicht. Nee, ja, das wäre was. Okay. Antwerpen brauchen unheimlich lange. Ihnen scheint das zu liegen. Auch Arbeitsteilung. Ja, kann sein. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe so eine Hyperkreativität. So egal, wo ich bin, dann sehe ich direkt, das kann man anders machen, hier kann man besser machen. Letztens war ich im Second-Hand-Shop. Habe ich gesehen, wie die Dame da irgendwie jedes Teil genommen hat. Dann hat sie einen Zettel genommen, eine Nummer draufgeschrieben, da rangeklebt, dann hat sie in ihr Buch reingeschrieben. Also Pullover, grüne Streifen, Benetton, Größe sowieso. Da habe ich dann und meine Frau hat ausgesucht Sachen. Und dann habe ich gesagt, boah, ist irgendwie, müssen wir einfach einen Scanner irgendwie das, den Pullover einscannen und dann QR-Code ran und zack, da draufkleben, fertig. Ne? Aber ja, das hat so 5 Minuten gedauert, die Geschäftsidee zu entwickeln. Muss jetzt nur noch ausgeführt werden. Das ist gar nicht so falsch, genau. Schön, ganz großer Dank. Wir werden Sie weiter verfolgen und wer keine Ideen hat oder sich damit schwer tut, hier Maschinengewehr in Richtung Ideenentzeugung. Ganz großer Dank. Ja, wir machen weiter und ja, vielleicht zum Abschluss. Ja, noch zwei Hinweise zum Ende. Der nächste Workshop von uns ist am 8.12. mit der Sozialunternehmerin Sandra Schürmann. Da sind wir im Impact Hub. Das ist ein Ganztagesworkshop. Da ist Sandra dort, die ist von Ashoka, ausgebildet Ashoka Fellow, Social Entrepreneurin. Sie ist da und Chad Aloui, war auch öfters vom Summit, auch ein Social Entrepreneur und ein Theaterpädagoge. Das Thema ist diesmal aus der eigenen Kraft führen, in die eigene Kraft kommen, aus der Inspiration führen. Am 8.12. im Impact Hub Berlin, Social Impact Ort ist das. Und anmelden könnt ihr euch über unsere Seite, Labor für Entrepreneurship, und auch wir schicken das nochmal irgendwann in den Newsletter. Und heute habt ihr auch die Möglichkeit, schon ein Early Bird Ticket für den Summit 2019 zu kaufen, am 19. und 20. Oktober in Berlin. Das Jahr war ja ausverkauft, 1500 Teilnehmer. Und es gibt jetzt noch die Early Bird Tickets. Könnt ihr hier vor Ort könnt ihr einen Gutscheincode erwerben, den ihr dann auf der Webseite eingeben könnt. Meine Kollegen dort, die könnt ihr da, dafür ansprechen. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank, dass wir bei Google sein durften. Und vielen Dank, dass ihr toll mitgemacht habt. Dankeschön. Und weiter an den Ideen arbeiten.